Weißt du was, mein teurer Rodja? Es scheint mir aus gewissen Gründen, die übrigens gar nichts mit Pjotr Petrowitsch zu tun haben, sondern wohl nur so meine eigenen, persönlichen, vielleicht altweibischen Launen sind. Also mir scheint es, dass ich vielleicht besser tue, wenn ich nach ihrer Verheiratung allein lebe, so wie jetzt, und nicht mit ihnen zusammen. Ich bin völlig überzeugt, dass er so nobel und zartfühlend sein wird, selber mir das Angebot zu machen, mich nicht mehr von meiner Tochter zu trennen. Und wenn er darüber bis jetzt nicht gesprochen hat, so kommt das selbstverständlich daher, weil es auch ohne Worte vorausgesetzt wird. Aber ich werde es ablehnen. Ich habe in meinem Leben mehr als einmal erfahren, dass Schwiegermütter den Männern nicht besonders genehm sind. Und ich möchte nicht nur niemanden auch nur im Geringsten zur Last fallen, sondern möchte auch selbst vollkommen frei sein, solange ich noch einen eigenen Bissen und solche Kinder wie dich und Dunetschka habe. Wenn es mir möglich ist, will ich mich in der Nähe von euch beiden niederlassen, denn das Angenehmste habe ich für den Schluss des Briefes aufgehoben, Rodja. Erfahre nun, mein lieber Freund, dass wir alle vielleicht sehr bald schon wieder zusammen sein und alle drei uns nach fast dreijähriger Trennung umarmen werden. Es ist schon bestimmt beschlossen, dass ich und Dunja nach Petersburg kommen, wann aber, das weiß ich noch nicht, in jedem Falle sehr, sehr bald, vielleicht schon in einer Woche. Alles hängt von den Anordnungen Pjotr Petrowitschs ab, der uns sofort, wenn er sich in Petersburg umgesehen hat, Nachricht geben will. Er will die Vorbereitungen zur Heirat aus verschiedenen Erwägungen möglichst beschleunigen und, wenn möglich, die Hochzeit noch vor den zwei Fastenwochen zu Maria Himmelfahrt feiern. Sollte das aber infolge der kurzen Frist nicht ausführbar sein, dann gleich nach dem 15. August. Oh, mit welchem Glück werde ich dich an mein Herz pressen. Dunja ist vor Freude, dich wiederzusehen, ganz aufgeregt und sagte einmal im Scherz, dass sie schon deswegen allein Pjotr Petrowitsch heiraten würde. Sie ist ein Engel. Sie fügt meinem Brief an dich jetzt keine Zeile hinzu, hat mich aber gebeten, dir zu schreiben, dass sie über so vieles mit dir sprechen müsse, über so vieles, dass ihre Hand sich jetzt gegen die Feder sträube, denn mit ein paar Zeilen könne man nicht sagen, sondern nur sich selbst verstimmen. Sie bittet mich aber, dich innig zu umarmen und dir unzählige Küsse zu senden. Obgleich wir uns vielleicht sehr bald sehen werden, will ich dir doch noch in diesen Tagen Geld senden, so viel ich vermag.